Kopf, aber direkt. Was ist das nur für ein Sound, ey? Ah, was ist los jetzt, hä? Yeah! Yeah! Was ist das für ein Sound? Er weckte mir was auf. Etwas lässt den Kopf nicken, ich rappe drauf und ich hör nicht auf. Nein. Lass Gedanken freien Lauf. Gestern war ich scheiße drauf, heute bin ich high vom Kraut. Schreibe Rhymes auf Seiten drauf, hab zum Glück noch eingekauft. Bleib die nächste Zeit zu Haus, schreib und bleib bis 3 Uhr auf. Bin euch in der Zeit voraus, nehm aus ohne den Zeiger raus. Rappe dich ganz einfach aus, egal was für einem Cypher raus. Deine Crew sammelt mehr Flaschen als ein Pennerfand. Ich hab das schon direkt erkannt, dein Horizont der Tellerrand. Geh ab wie mit Propeller dran, häng noch ein A Cappella dran. Sie geben sich keine Mühe, doch Manolo ackert länger dran. Was soll mir noch Angst machen, außer Hand- und Kampfwaffen? Das hier ist wie mit Splittergranaten gegen Tanzapfen. Denn vom ganzen Hanfpuff mutiert mein Flow zu krankhaften. Ich rap die Welt in Grund und Boden, pack mich schnell in Zwangsjack. Wenn du mal ehrlich in den Grand Canyon deiner Seele blickst, findest du da unten den Champion, von dem die Rede ist. Und wenn nicht, dann rede nicht. Triffst du mich, erzähl mir nix, wie es in deiner Gegend ist, weil's wichtigere Themen gibt. Vermeide dumme Fehler, so wie freiwillig ein Virusladen. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss, als hätte ich eine Reservierungskarte. Denk mir, vielleicht sollte ich einen hybridgetriebenen Prius fahren, um auch etwas zu tun gegen die miesen tiefen Minusgrade. Die Welt ist verrückt, dein Schicksal steht im Horoskop. Jeder offenbart sich, lädt danach die Fotos hoch. Vernetzt, verknüpft, das Ganze wird so monoton. Schalte ab und schreib lieber Manolos Monolog. Die Welt ist verrückt, dein Schicksal steht im Horoskop. Jeder offenbart sich, lädt danach die Fotos hoch. Vernetzt, verknüpft, das Ganze wird so monoton. Schalte ab und schreib lieber Manolos Monolog. Was ist los? Die ganze Welt ist verrückt. Ja, Mann, alles crazy. Alles crazy wie ein singender Hund. Doch ich bin dagegen immun, das ist der springende Punkt. Kommt die Grippe nach unten? Hey, ich bin immer gesund. Zwar mit Kippe im Mund, da fehlt mir ein bisschen Vernunft. Für den Kampf gegen die Sucht brauch ich einen triftigen Grund. Generell kann man sagen, ich müsste dringend zum Bund. Ach, Quatsch. Brauch keine Hilfe, höchstens eine Lesebrille. Hör mal, dieser Sound, die umhüllt dich wie ein Regenkittel. Spendet dir Wärme und gibt Energie wie Lebensmittel. Was denn für Probleme, bitte? Hier kriegst du das Gegenmittel. Trotzdem wird's nicht leicht wie mit Hand ab als Handwerker. Man Angst hat als Knastwärter, an Stammplatz als Bank. Wärmer. Doch ich box mich durch und lass Dampf ab wie ein Hanfgärtner. Bring das alles in den Text, bleib lang wach wie Nachtschwärmer. Bin nicht mehr aufzuhalten wie ein rollender Felsbrocken. Denn es war nicht mehr auszuhalten wie wochenlang auf Geld hoffen. Leute, die nur rumsaßen, auf Wunder von Gott selbst hofft, gar nicht mal so dumm waren. Ihnen stand die Welt auf, doch mir ist das egal. Diese Dinge wären belanglos, wie dieses Jahr wieder mal Casting und Tanzshows. Bring Gedanken zu Papier auf dem Beat von Columbo. Manolo zieht sein Ding durch, sonst nix, heb die Hand hoch. Die Welt ist verrückt, dein Schicksal steht im Horoskop. Jeder offenbart sich, lädt danach die Fotos hoch. Vernetzt, verknüpft, das Ganze wird so monoton. Schalte ab und schreib lieber Manolos Monolog. Die Welt ist verrückt, dein Schicksal steht im Horoskop. Jeder offenbart sich, lädt danach die Fotos hoch. Vernetzt, verknüpft, das Ganze wird so monoton. Schalte ab und schreib lieber Manolos Monolog.